Alex, du fährst. Höher, höher. Alex, du fährst. Wohnst im Reitstall. Alex, du fährst. Höher, lass mal gut sein. Aber was sehe ich da? Sagt Willi, reitet auf die Erdpastos. Auf die 9 Monden an Seite 4. Ich gebe hier die Peitsche und gebe dir die Sporen. Aber heute kann ich dir das nicht mehr besorgen. Alex, du fährst. Höher, höher. Alex, du fährst. Du wohnst im Reitstall. Alex, du fährst. Höher, lass mal gut sein. Alex, du fährst. Alex, du rennst um die Pferdebahn. Zeig mir mal ein Joggingpferd, das das kann. Aus, wir haben Lehmert Pferd. Komm her. Lass mal so. Ist okay. Aber was sehe ich da? Chuck, Willi, reitet auf hier. Das bloß auf. Neun Monate seid ihr vier. Ich gebe dir falsch und gebe dir die Sporen. Aber heute kann ich dir das nicht mehr besorgen. Alex, du Pferd. Höher.